Ladies and gentlemen, on the Super SummerSlam Special 2009, Planet Berlin. Gefährliches Objekt, das sogar Musik von sich gibt, nähert sich mit Lichtgeschwindigkeit der Erde zu. Oder ist es die Erde selbst? Herzlich willkommen zur offiziellen Super Sommersonne Spezial 2009 Serie. Jo, der Sommerbeginn war ja schon bereits, aber bei uns hier in Österreich ist und war das Wetter ja nicht gerade berauschend. Wir hoffen doch mit diesem Sampler, dass der Sommer wieder zu uns kommt und das natürlich so schnell als möglich. Diesmal gibt es von mir für euch einen ganz speziellen Teil, nämlich 2x60 Minuten freie Musik. Außerdem wird es Spezialgäste sowie Künstler geben, die ich während der Sendung gerne erwähnen und vorstellen möchte. Und zu guter Letzt leider das Bedauerlichste, es wird wohl meine allerletzte Sendungsmoderation vom Party Station Radio Projekt für die Super Sommersonne Spezial 2009 werden und sein. Aber ich würde sagen, wir starten mit unserem Programm und ich werde euch all diese Fragen in meiner Sendung gerne beantworten. Viel Spaß und gute Laune wünscht das komplette Party Station Projektteam. Am Mikrofon Manuel Knappitsch. We'll be right back. Design Branding Live. Ja, das war eben gerade am Start als Hintergrund Chemical DJ mit Vorneo und danach der Dollar Rock Electro House Hit von Stein Branding mit All Over the World. So, haben wir in unserem Programm geht es aber ganz speziell weiter, nämlich das Projekt UltraCat, gegründet am 12. Mai 2008. Ja, Rico Miyamoto ist ganz speziell für die Vocals, Keys und Beats zuständig und Jonah Tamsi hauptsächlich für die Keys und Beats, wobei er es außerdem liebt, Jazz Musik mit Electronic zu verknüpfen. Ja, und wie wir gleich hören werden, klingt es wirklich fantastisch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir hören uns das Projekt gemeinsam mal genauer an. Hier ist UltraCat live mit Disco High. mehr Informationen über UltraCat sich einholen möchte, kann er vorbeischauen auf deren offiziellen Homepage unter www.ultracatmusic.com. So, aber in unserem Programm geht's jetzt weiter mit Apple Victims und dem Song Gehst Short oder Sehst Short. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube, das ist ja Französisch oder so irgendwie. Ja, und danach gibt's für euch Be Quiet von Defense DJ. Viel Spaß und gute Unterhaltung am Mikrofon, Manuel Knappitsch. We'll be right back. Aber nicht bei uns hier. Hier könnt ihr gerne laut werden. Auch bei euch da draußen, bei den eingeschalteten Radios. Wenn ihr Grüße, Wünsche oder sonstiges loswerden möchtet, dann meldet euch einfach bei eurer Radiostation, wo auch immer ihr gerade diese Serie der Super Sommer Sonne Spezial 2009 Teil 2, nämlich Planet Berlin, hört. Ja, wir bleiben gleich bei einem schnellen Dance und House Sound und gleich bei Defense DJ. Jetzt gibt's für euch Love Me, ja, zwar nicht von mir persönlich gemacht, aber persönlich aufgelegt und danach Play Ice. Jetzt heißt es, das Radio etwas lauter drehen. Jetzt kommt die Party zu euch nach Hause. Die Sommerparty. Wir kommen. We'll be right back. Anfang erwähnte ich ja das Projekt UltraCat. Ja, ich habe hier gerade eine E-Mail erhalten während meines Sendungsmachens, diesmal von einer jungen Dame aus Köln. Erstaunlich aber wahr. Ja, sie schreibt uns folgendes, ich lese mal vor. Hey Mani, wäre es möglich, mehrere Songs von UltraCat bei der nächsten Super Sommer Sonne Spezialteil 2 Planet Berlin zu senden? Ich finde die einfach klasse und auch die klasse, Busserl Julia. Jo, also ich kann nur mit einem Bussi den Song One Nice A Thing Once A Day von UltraCat zu dir nach Köln zurückschicken und zurückgeben. Ja, viel Spaß dabei und wir spielen ihn natürlich. Jetzt kommt UltraCat One Nice A Thing Once A Day. Thank you. Liebe Julia, ich hoffe, das war genau dein Geschmack für den Sommerstart. Vielleicht wohl in deine Sommerferien oder Sommerurlaub, aber wie auch immer. Ich habe euch, liebe Zuhörer, versprochen zu sagen, warum es von mir für euch heute 2x60 Minuten freie Musik gibt. Ja, und warum? Kurz gesagt, wegen der Auflösung unseres Party Station Ready Projekts in Österreich und weil es meine allerletzte Sendung für die Soppa Sommersonne Spezial 2009 ist und diese mit unseren Partnern und Freunden zum allerletzten Mal auch gerne gestalten und senden möchte. Jo, weiter spielt natürlich auch meine persönliche Weiterbildung für die Zukunft eine wichtige Rolle, deshalb pausiere ich auch bis nächstes Jahr Ende Februar. Ich finde auch, dass die Freundschaft natürlich sehr wichtig ist und wir alle in Kontakt bleiben werden. Ja, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörer da draußen, an den eingeschalteten Radios bedanken, auch an den Fans, Kampagnen, Partnern, Sponsoren, also einfach an alle, die in irgendeiner Form uns unterstützt, die Sendungen downgeloadet haben. Herzlichen Dank dafür. So, aber das Schmeicheln hat jetzt endgültig ein Ende. Wir gehen in unserem Programm natürlich weiter und wünsche euch natürlich noch einen angenehmen Sommer. Your body gets me so excited. Die Musik passte schon für den Sommer ideal. Jetzt fehlt ja nur noch ein schönes und heißes Wetter. Ja, da muss man diesen Sommer ja schon Geduld mit sich bringen. Ja, das waren eben gerade am Start Nublema mit Ballet Inside, Apple Victims mit der offiziellen Apple-Hymne, also Hymne. Und zum Schluss gab es noch als Draufgabe Chemical DJ mit Will Love Electro. So, ich kann hier leider nichts Neues bringen und euch verraten, da bei uns hier im Studio alles aufgeräumt wird wegen unserer Schließung. Aber dafür gibt es von mir für euch weiterhin tolle freie Musik zum Abschluss. Nämlich jetzt wieder der totale Einheizer, sage ich immer gerne, zur Musik, wie House, Dance und so weiter. Die Fans DJ mit What I Feel gibt's für euch jetzt und danach gleich drei Stück gute freie Musik als Draufgabe, weil es meine allerletzte Sendungsmoderation ist. Das wären dann mal Nublema mit House 90s, Music and Toy mit Nightclub Go Go und danach sollten noch kommen Apple Victims mit Move On. Ja, ich glaube, das reicht mal fürs Erste. Kurze Bemerkung noch von mir am Rande, da es sicherlich eine Rockmusik-Freunde gibt. Ja, warum gibt es eigentlich keine Rockmusik in meiner letzten Sendung? Ganz einfach, man stelle sich die Frage vor, warum sind Rockmusiker so schlechte Liebhaber? Ja, weil sie den Verstärker nicht mit ins Bett nehmen können. Gute Laune da draußen wünsche ich euch, liebe Zuhörer, am Mikrofon Manuel Knappitsch. Move your body out, just like, move your body out, just like, move your body out, just like. Thank you. We'll be right back. ersten 60 Minuten sind ja schon bereits überzogen, sind schneller vergangen, als ich gedacht habe. Jo, in dieser zweiten Hälfte möchte ich ein wenig über unser Projekt plaudern, wie sich das Ganze entwickelt hat, was das Party Station Radio Projekt überhaupt ist und leider war. Und zwischendurch gibt's wie immer gewohnt in voller Länge gute, freie Musik zu hören. Jo, das Party Station Radio war ja ein freies Webradio-Projekt zur Gemeinschaft für freie Menschen. Das bedeutet, ganz kurz beschrieben, freie Rundfunk- oder Webradiostationen haben eben die Möglichkeit, untereinander Sendungen, Beiträge, Berichte etc., wie auch immer, gegenseitig auszutauschen. Das heißt, dabei unterstützt jeder jeden. Ja, das war der Hintergrundgedanke dahinter. Somit schützt jede Radiostation auch ihre Sendepartner, falls es Probleme geben sollte. Ja. Weiters ist es so auch möglich, Künstler, die noch niemals in Radios ihre Alben oder Tracks veröffentlicht haben, zu unterstützen und diese in ganz Österreich, Schweiz und sogar in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Natürlich wird das mit den Künstlern vorher genauestens durchgesprochen, die meisten hiervon sind natürlich mehr als wir begeistert, denn auch so bekommen noch unbekannte Interpreten die Chance, ihre Musik aller Welt zu präsentieren. Und die Riesensensation dabei ist auch, dass durch unsere Moderation und Vorstellungen der Alben und Künstler einige schon einen Plattenvertrag erhalten haben, allerdings natürlich nicht mit dieser oder mit der gleichen Musik, die wir veröffentlichen, denn diese steht meistens unter einer Creative Commons Lizenzart und dies ist meines Erachtens nach, glaube ich, ca. 30 Jahre gültig und darf, glaube ich, meines Erachtens nach auch nicht geändert werden. Falls ich hier etwa falsch liege, bitten wir um eine Benachrichtigung. Ganz kurz einfach euer Feedback und eure Meinung in den Radiostationen oder Blogs, wo ihr gerade unterwegs seid und diese Sendung hört, abgeben. Dankeschön. Aber wie das Ganze entstanden ist, warum es Party Station Radio hieß, werde ich euch nach Club Nice von No Blamer und Chemical DJ Love Is Gone, ein Chemical DJ Remix, verraten. das waren No Playmo mit Club Nice und danach kam Chemical DJ mit Love Is Gone, einem Chemical DJ Remix. Ja, so, wie ist das ganze Party Station Radio Projekt überhaupt entstanden und warum hieß es überhaupt so? Diese Frage stelle ich, bevor ich die zwei Tracks gespielt habe, und jetzt zur Auflösung. Ende des Jahres 2005 und Anfang Januar 2006 gelang es damals einem Team, das aus Schülern zwischen 16 und 18 Jahren bestand, eine Internetplattform einzurichten, wo Fotos von deren langen Partynächten online kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Mit Hilfe des vor kurzem in dieser Zeit eigentlich gegründeten Webpartners.at-Team, man kann sagen, das ist ein Webdesign-Team, entwickelte sich für das sogenannte Partystation-Team eine Homepage. Und da das Team die Homepage als eine Art Partystation bezeichnete, war nun auch das Verlangen nach einer tollen Musik da, die auf der Homepage mit angeboten werden sollte, als Hintergrund quasi. Und während den Überlegungen zur Realisierung ist einige Zeit davon geronnen. Nach einer kurzen Umsetzung als Hintergrundmusik GMA, Freimusiktitel zur Verwendung, bekam diese Musik einen neuen Meilenstein gesetzt. Denn alle Menschen, die auf die Homepage gestoßen sind und waren, wollten noch mehr über diese Variante der Musik wissen und kennenlernen. Und so entstand, angeführt eben vom gleichen Team, das Party Station Radio. Die Zeiten bekamen einen Höhepunkt und das Party Team musste sich leider verabschieden und ging seinen eigenen Weg, deren Weg eben für die Zukunft, deren Weg für den Beruf, deren Weg, um für die Familie zu sorgen und. Ja. Trotz der Umstände, dass eben das Team nicht mehr auf sogenannte Party-Tour gehen kann, gibt es eine weitere Vereinigung mit einer weiteren freien Radiostation, das ausschließlich über Internet Livestream sendete. Ja, somit wuchs auch das GEMA-freie Webradio, eben das Party Station Radio, sehr stark an, auf unglaubliche 12 Mitglieder damals. Ja, und durch die Entwicklungen in der letzten Zeit gewann auch das Radio immer mehr an Bedeutung für den, vor allem für den freien Hörerkreis, ja, für freie Musik. Wir hoffen, dass sich dies mit den derzeitigen Projekten auch von unseren Partnern noch sehr stark verändern wird und noch mehr Hörerinteresse daran finden werden. Man braucht ja einen unglaublichen Geist dafür, denn freie Musik und wirklich gute freie Musik im Internet zu finden, ist nicht leicht. Ja. Und wie wir das Ganze angestellt haben, verrate ich etwas später. Vorerst gibt's von mir noch für euch freie Musik, gleich mehrere am Stück. Viel Spaß! We'll be right back. Noblemo heizt ihr jetzt noch mit seinen letzten von mir für euch gestellten Hits bei der Super Sommersonne Spezial 2009 Teil 2 Planet Berlin ein. Ja, und zwar waren das mit Electrostatic und United Generation eine Super Electro House Hits Special Serie oder Reihe, wie auch immer. Ja, für mich bedeutet diese Sendung ja unglaublich viel und besitzt einen hohen Standwert in meinem Herzen, denn die Entwicklung einer neuen Gemeinschaft stand und steht ja noch immer für alle Sendepartner, für das Projektteam an höchster Stelle. Und vor allem, wenn sich neue freie Radiostationen entscheiden, ein Projekt auf ihren Sendern zu veröffentlichen, zum Beispiel die Super Sommersonne Spezial oder die Freihaus Disco Nacht oder die Best-of-Serie mit Robert Binert vom Freihoch 2 und von mir Manuel Knapitsch gestaltet. Und durch die entstandenen Sampler und Serien werden wir immer wieder von unseren eigenen Zuhörern aufmerksam gemacht, freie Radios anzuschreiben. Ja, eben da auch die Leute in dieser Umgebung dieses Projekt über Antenne oder Kabel gerne empfangen möchten. Und ich war ja auch bekannt unter dem Künstlernamen DJ Manu und habe mich auch immer ganz besonders große Mühe und Zeit genommen, noch versteckten und kleinen, aber feinen freien Radioprojekten zu suchen. Ich sage immer, nur durch einen gemeinsamen Auftritt als eine Gemeinschaft hat man die Chance, groß zu werden. Ja, und ich möchte stolz verkünden, dass wir tolle Partner und Unterstützer gefunden haben und möchte diese auch hiermit ganz persönlich danken. Kreativ sein heißt und ist und war leider unser Motto, auch für euch, liebe Zuhörer, ist es noch und Fans da draußen. Ja, das Projektteam versucht ständig Neuerungen zu präsentieren, wobei die Kreativität und die Individualität der Musikrichtung eine sehr große Rolle gespielt hat. Ja. Wir versuchten auch Ideen, die von den Hörern kommen, mit umzusetzen, ja, da diese Projekte ja für unseren Zuhörer abgestimmt werden. Und das Motto Kreativ sein hat ja deswegen eine wichtige Bedeutung für uns gehabt, dass ich einige Leute mit dem Begriff der freien Musik noch nicht viel vorstellen konnten. Ja. Und dies hatten wir mit unserer freien Mitarbeit gefördert und haben uns immer wieder auf eventuelle Beteiligungen natürlich sehr gefreut. Meine Sendung ist leider zu Ende und ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe auch hiermit mit diesem und meinem allerletzten Sampler euch ein wenig Gedankenspiel mit freier Musik rübergebracht zu haben, damit ihr euch natürlich ein wenig selbst über die Gedanken über freie Musik machen könnt. Ja, hiermit möchte ich mich auch zum allerletzten Mal mich bei allen aktiven Mitgliedern, Partnern, Sponsoren, Freunden, Zuhörern, Radiostationen und all, die einfach mitgewirkt haben, für diese tolle Zeit bedanken. Ja, nur der Sommer ist noch lange nicht zu Ende. Ich hoffe doch, ihr bleibt unseren Sendepartnern treu und haltet die Lausche offen, falls es Neuerungen geben sollte. Von meiner Seite her, vielen Dank, genießt den Sommer, nicht vergessen ab und zu vorbei zu lauschen, gute Laune mitzubringen und Spaß zu haben. Dankeschön. Am Mikrofon Manuel Knapitsch alias DJ Manu zum letzten Mal für euch. Ich sage nur, bye bye und macht's es gut.